ARD. Lebenszeichen. Schämen. Vom Sündenfall zum Nacktselfie. Von Dieter Jandt. What a shame. Mir egal, was die anderen Leute denken von mir. Ich schäme mich nicht. Das ist ja auch der Toilettenstuhl. Meistens sind die Menschen im Nachthemd. Also es sind ja wirklich so intime Dinge. Es werden regelmäßig Schamgrenzen überschritten, auch weil Social Media das belohnt. Solange da schon so dieser Vertrauensvorschuss ist, ne, hat Scham vielleicht auch eine verspielte, schöne Seite, auch eine sympathische Seite. Shame, shame, when I feel a shame. I don't know. Good question. Ich mich nö. Da bin ich zu abgebrüht. Anfang der 70er. Wilde Zeiten und eben solche Partys. Ich war gerade mal 16, saß mit meiner neuen Freundin auf einem Sofa und wir knutschten rum. Neben uns das Paar ebenso. Led Zeppelin spielte rauf und runter und wir konnten unser eigenes Wort nicht verstehen, was aber nichts zu sagen hatte. Wir waren benebelt vom Hasch und von der Liebe. Wir schämen uns in Grund und Boden oder sogar gleich zu Tode, angeblich. Scham ist negativ konnotiert, so viel scheint sicher. Es ist die Reaktion auf eine Bloßstellung oder auf die Vermutung, etwas falsch gemacht zu haben, jemanden vorsätzlich verletzt zu haben und dabei ertappt worden zu sein. Oder einfach nicht genüge zu sein. Scham ist ein Gefühl wie eine Hitzewand, die einem beim Verlassen eines klimatisierten Gebäudes entgegenschlägt. Beschreibt es plastisch die Kulturredakteurin Julia Lorenz im Magazin Die Zeit. Eine Aufwallung, die Besitz ergreift von Körper und Denken und umso quälender wird, je stärker man gegen sie ankämpft. Aber zeugt Scham nicht auch von Mut, zuzugeben, dass man gefehlt, sich versündigt hat oder ins Fettnäpfchen getreten ist? Hat es nicht sogar etwas von Liebreiz, wenn jemand rot wird und dabei verschämt lächelt? Jemand, der Schwäche zeigt und dem anderen vertraut, sich vor ihm schämen und um Verzeihung bitten zu können? Bitteres Gelächter. Nee, ich schäme mich überhaupt nicht. Ja. Auch nicht, wenn sie denken, was andere denken könnten. Mir egal, was die anderen Leute denken von mir. Dafür bin ich über 40 Jahre schaffen gegangen, damit dass ich hier euch kaufen muss. Ah, ja, ich schäme mich nicht. Andere schämen sich auch nicht, wenn sie hier euch kaufen gehen. Eine ältere Frau lehnt mürrisch an der Mauer vor der Tafel in Mannheim-Waldhof. Ein Viertel, in dem viele Menschen wohnen, die es nicht so dicke haben. Der Lieferdienst hat am frühen Nachmittag Lebensmittel von den umliegenden Supermärkten abgeholt. Nun werden Kartons und Kisten in den Laden getragen. Die ersten Kunden stehen draußen und warten, bis die Ware eingeräumt ist. Die Frau empfindet eher Wut als Scham. Ja, so sieht's aus. Dafür habe ich jahrelang euch bezahlt in dieses System und krieg so wenig raus, dass ich auf die Tafel gehen muss. Ne? Ist es nicht blöd, also auch vielleicht, dass man sich schämt, wenn man an bestimmten Dingen nicht teilnehmen kann? Können die ein Konzert vielleicht oder dies und das? Ach, da kann ich schon lange nicht mehr teilnehmen. Um Gottes Willen, wo denken Sie, wie viel Geld ich krieg? Der Fahrer des Lieferdienstes schließt die Ladeklappe. Etwa 10 Menschen haben sich mittlerweile eingefunden. Nun können sie den Laden betreten. Ein hell beleuchtetes Geschäft. Breite Gänge, wieder aufgefüllte Regale mit Obst, Gemüse, Nudeln, Reis. Alles, was Mensch im Alltag braucht. Zum kleinen Preis. Waren, die der Tafel von Lebensmittelhändlern der Umgebung überlassen wurden. Einige sind nahe dem Verfallsdatum. Die Scham aber verfällt nicht so leicht, auch wenn sie verdrängt wird. Zu Beginn ja, in der Tat. Da wird erstmal ein bisschen geguckt und dann dauert es bestimmt 2-3 Anläufe, mal reinzugehen. Manuel Wamser vom Deutschen Roten Kreuz. Er ist Leiter der Mannheimer Tafel, die in der Stadt 3 Läden betreibt, mit täglich neuen Anmeldungen. Armut nimmt zu und das lässt sich nicht verdrängen. Manche würden lieber den Hintereingang benutzen, um möglichst nicht von Nachbarn gesehen zu werden. In den dörflichen Regionen, zum Beispiel in Edingen-Neckarhausen, haben wir auch eine Tafel, die ist sehr dörflich gelegen. Da ist es in der Tat das Problem, in Anführungsstrichen, dass da das Schamgefühl noch mal höher ist. Eine alte Frau steht noch unschlüssig vor dem Laden. Brauche ich nicht schämen, ich habe 5 Kinder großgezogen und fertig aus. Und die Rente, ach, kann ich ja vergessen. Ja, ist wenig, deswegen muss ich daher gehen. Und was wollen Sie gleich mitnehmen? Ach, Obst und so und Gemüse und was halt gibt, bisschen was. Man darf ja nicht alles von allem. Andere Leute wollen ja auch was. Und ich habe einen großen Garten zu Hause und im Sommer verteile ich immer Tomaten. Ich habe den ganzen Garten voll, alles. Schenke ich alles her. Dennoch lässt sich auch Armutsscham nicht so leicht verdrängen. Das Loch in der Hose, die kaputten Schuhe, die eigenen Kinder ohne Essensgeld in der Schule, das draußen vor der Tür stehen, egal wo. Auch viele Menschen mit Migrationshintergrund kaufen in der Tafel. Schämen, was bedeutet? Was bedeutet Schämen? Wo haben wir es gelernt? Manche Forscher glauben, schon 6 Monate alte Babys würden Schamgefühle entwickeln, erlernt von der Mimik der Eltern. Im Übrigen lehren uns Gesellschaft und Religionen, uns in die Ecke zu verdrücken und die Hände vors Gesicht zu schlagen, wenn wir glauben, etwas falsch gemacht zu haben. Oder weil wir uns gezwungen sehen, Äpfel essen zu müssen, die fast schon hinüber oder gar verboten sind. Dann kommt die so eine Schlange an und versucht denen das im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft zu machen. Jonathan Frommann-Breckner, evangelischer Theologe. Dürft ihr das denn wirklich nicht? Ach, das kann doch Gott eigentlich gar nicht so gewollt haben, dass ihr davon nicht esst. Und dann essen die beiden davon und in dem Moment passiert etwas in deren Selbstwahrnehmung, da verschiebt sich was. Die merken auf einmal, dass sie sich selber sehen, dass sie ihre eigene Nacktheit sehen. Die waren vorher auch schon nackt, aber haben das eigentlich gar nicht so als Nacktheit wahrgenommen. Das war einfach so. Die Urscham als Reaktion auf den Sündenfall. Der Apfel ist nun mal gegessen. Adam und Eva erkennen ihren Fehler, verbergen ihre Blöße hinter Lendenschürzen und verstecken sich hinter einem Strauch. Gott aber findet sie. Das erinnert auch so ein bisschen an Erfahrungen, die wir vielleicht heute machen, wenn wir erröten oder wenn wir stottern, weil wir uns schämen und das irgendwie gar nicht verbergen können. Ne? So versuchen die das zu verbergen, aber können es eigentlich nicht. Die haben Angst, dass man denen ansehen kann, dass sie das falsch gemacht haben. Bald rutschte meine rechte Hand unter ihren Pullover und ich drängte an ihre Brüste zum ersten Mal. Da war aber noch dieser dämliche Büstenhalter dazwischen und meine Hand fuhr an ihren Rücken. Ich nestelte am Verschluss herum und bekam dieses verdammte Ding nicht auf, fummelte und fummelte und wurde dabei immer hektischer. Das Knutschen machte auch keinen Spaß mehr. Ist es nicht so, dass man sich eigentlich weniger wegen seines Fehlverhaltens schämt, sondern wegen der empfundenen Scham, weil sie von anderen bemerkt wird? Scham als Ausdruck einer Angst, in der Gesellschaft nicht richtig zu ticken. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat sich Ende der 1920er Jahre mit der Erfahrung von Scham und ihrer Bewältigung auseinandergesetzt. Und seine Idee ist eben die, dass sich ja Adam und Eva darüber Gedanken machen, was für einen Anblick geben die jetzt eigentlich vor Gott ab. Und da geht es halt um Äußerlichkeiten, ne? Ums Sehen und Gesehen werden dann. Und das ist ja auch ein spannender Aspekt bei Scham, dass im schlimmsten Fall dazu führt, dass man sich gar nicht mehr wirklich richtig anguckt. Also sich gar nicht mehr wirklich als die sieht, die man eigentlich sein möchte. Und da spielt natürlich das Sehen und Gesehen werden dann auch eine Rolle. Einen anderen Blickwinkel hatte der Philosoph Friedrich Nietzsche. Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham? Demnach schämt Mensch sich dafür, von niederen Lebewesen abzustammen und folglich für ihr Verhalten. Wenn Affen sich öffentlich ans Geschlecht greifen oder auf den Boden koten, lachen wir darüber, um unsere Scham zu verbergen? Ist das unsere Urscham, sich im Affen zu sehen? Wie sieht man sich eigentlich heutzutage? Viel öfter, als man will? Oder will man genau das? Sich sehen und gesehen werden? Identität wird zur Ware in der heutigen Medienöffentlichkeit. Selbstoffenbarung und Schamlosigkeit werden belohnt. Die Kulturredakteurin Julia Lorenz in ihrem Essay für das Magazin Die Zeit. Influencer offenbaren auf Instagram, wie es um ihre Psyche bestellt ist. Social-Media-Nutzer teilen ihre erotischen Fantasien mit aller Welt. Man ist dort umgeben von einer Bild- und Symbolsprache der Schamlosigkeit, von weinenden Influencerinnen, frechen Viva la Vulva-Shirts und anderen Artefakten, die einen als Scham befreit und also möglichst gegenwärtig ausweisen sollen. Es gibt ja zum Beispiel auch bestimmte Arten von Selfies wie Nudies, also wo Menschen sich sehr nackt zeigen. Komplett nackt oder ein anderes Beispiel für so eine Schamlosigkeit oder eine Verschiebung von Schamgrenzen sieht man auch bei Selfies, die Menschen in Berlin machen, beim Holocaust-Mahnmal. Gibt es ja auch Menschen teilweise, die dann dort irgendwie lachen, springen, sich umarmen, irgendwie auf diesen Stelen klettern oder sowas. Mensch macht sich zum Affen. Es werden regelmäßig Schamgrenzen überschritten, auch weil Social Media das belohnt. Zum anderen auch, weil Social Media natürlich auch jedem eine Bühne gibt. Der Influencer Robin Blase. Die können das halt jetzt ins Internet stellen und wir als Menschen sind, glaube ich, psychologisch einfach gepolt, dass wir das dann auch spannend finden, uns da vielleicht so ein bisschen auch zu fremd schämen oder das anzugucken, dass es dann am Ende auch nach oben schwimmt, weil es ja schon irgendwas, ja, manchmal Absurdes ist, manchmal Peinliches ist. Und das sind oft Gefühle, die dann Klickimpulse erzeugen auf Social Media. Und das wiederum wird dann von den Algorithmen belohnt. Die bewusste Überschreitung der Schamgrenze. Frei nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Also ruinieren wir ihn gleich selbst. In der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien präsentieren sich Politiker, Schauspieler oder Influencer, die absichtlich Grenzen überschreiten. Sie erhalten dafür Likes ohne Ende, weil man sie für ihren Mut bewundert. Dermaßen schambefreit möchten die User auch gern sein. Haben die sozialen Medien das Ende eines Gefühls eingeläutet? Ist Scham also out? Herzlich willkommen zum Anti-Web-Videopreis. Für die Videos und Aktionen, die sonst nie gewürdigt werden, weil sie scheiße waren. Robin Blase vergibt alljährlich den Anti-Web-Video-Award an Influencer, für die Scham ein Fremdwort scheint. Dass wir uns etwas mehr hingezogen fühlen, mehr hingucken, mehr vielleicht auch nicht nur liken, sondern auch disliken oder einen negativen Kommentar schreiben. Auch das ist allerdings wiederum für die Algorithmen ein Zeichen, dass man mehr davon ausspielen sollte, weil Interaktion ist ja das, was so eine Plattform will. Die Leute verbringen mehr Zeit auf der Plattform. Die Algorithmen haben ja einfach nur die Anweisung, spiel die Dinge aus, die dafür sorgen, dass Leute mehr interagieren und länger auf der Plattform bleiben. Und wenn das dann wiederum Inhalte sind, die Schamgrenzen überschreiten, dann sind vielleicht wir die Schuldigen. Shame on the user, der ohnehin selbst höllisch aufpassen muss, was er so ins Netz stellt. Ich bin ja Lehrer an einer Schule und da gibt es manchmal großes Problem mit Cybermobbing, also dass Schüler Selfies zum Beispiel machen in Social Media und dann wird hinterher in der Klassen-WhatsApp-Gruppe darüber abgelästert. Oder dass man vielleicht als Jugendlicher, junger Erwachsener von sich mal ein Foto postet und so nach 10, 15, 20 Jahren findet man das total peinlich, wie man dort aussah. Ne? Man möchte eigentlich gar nicht mehr, dass dieses Hippie-Foto von früher oder wo man einfach so lange Haare hatte oder was auch immer, dass das noch sichtbar ist. Ne? Ich spürte, wie auch sie ihre Lust zu verlieren schien. Das Ganze war ein echter Abtörner. Ich traute mich auch nicht mehr von vorn mit der Hand unter den BH zu rutschen und ihn einfach hochzustreifen. Also gab ich auf, ließ enttäuscht ab und stieß mit dem Rücken gegen das andere Paar hinter uns. Dort war der BH bereits geöffnet. Hörte ich ein Lachen. Ich ließ meine Freundin sitzen, trank mit anderen Freunden und ging schließlich fort. Wann haben Sie sich zum letzten Mal geschämt? Eine gute Frage. Kann ich Ihnen nicht sagen. Wann hat sich denn zum letzten Mal vor Ihnen jemand geschämt? Heute im Geschäft, weil ich Blödsinn gemacht habe. Ein noch halbwegs junger Mann vor dem Mannheimer Hauptbahnhof. Fingert an seinem Smartphone. Um ihn herum geschäftiges Treiben. Dahinter quietschen Straßenbahnen heran. Passanten eilen mit Trolleys in das klassizistische Bahnhofsgebäude mit dem großen gläsernen Eingangsportal. Ich habe einen schmutzigen Witz erzählt. Ich habe gefragt, was habe ich denn gefragt? Der Unterschied zwischen Bumsen und Blasen. Und dann hat sie gesagt, weiß ich nicht. Dann habe ich gesagt, ob sie schon mal Bumsen an den Füßen hatte. Wer hat sich denn da geschämt? Sie? Meine Arbeitskollegin. Und vielleicht hätten Sie sich auch schämen können. Ich mich? Nö. Nö. Da bin ich zu abgebrüht. Nur wenige Meter entfernt ein kahlköpfiger junger Mann. Schämt sich gerade. Naja, ich stehe hier und verteile Bücher an die Menschen. Und da hat man halt so ein gewisses Schamgefühl, die Leute anzusprechen und so. Weil ich habe ja auch so ein extraordinäres Outfit an. Eine orangefarbene, knöchellange Robe. Nichts weiter. Ich bin Mönch. Hare Krishna, vielleicht schon mal gehört. Ich bin hier, um Bücher zu verteilen, die Menschen zu inspirieren, sich mit Yoga, Meditation zu beschäftigen. Wieso schämen sich da? Ja, das ist immer so eine Frage von Selbstbewusstsein auch. Ich bin ja so im Prinzip der Einzige, der so dasteht zwischen Unmengen von Menschen. Und dann dieses Selbstbewusstsein zu bewahren, speziell wenn die Leute dann einen auf den Deckel geben, oh du Wicht, wie auch immer, ja, höre ich oft. Aber ich versuche trotzdem weiterzumachen, mein Bestes zu geben. Schämen für den Glauben. Vielleicht ging es den allerersten Christen ähnlich, wenn sie barfuß oder mit Jesuslatschen auf dem Markt von Jerusalem standen und eilige Passanten sie im Vorbeigehen höhnisch lächelnd beäugten. Das hat mit der menschlichen Urangst zu tun, von der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Gibt die translebende Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer in der Taz preis. Und diese Angst davor, überall, wo man hinkommt, dieselbe Ausgrenzung zu erfahren, dieselbe Erniedrigung. Scham ist ein mächtiges gesellschaftliches Instrument. Schäm dich, stell dich in die Ecke und bereue. Das war bis in die 1960er Jahre hinein ein vermeintlich bewährtes Zuchtmittel an Schulen. Wer genötigt wird, sich zu schämen, lernt fürs Leben. Schwarze Pädagogik. Es gibt Gesellschaften, da ist die Norm so sehr nonplusultra, dass es als A und O gilt, möglichst in allen Lebenslagen die Kontenance zu wahren. Doch die ist leicht ablesbar, im Gesicht, dass es auf keinen Fall zu verlieren gilt. Eine Zwickmühle. Wenn ich trinke, schäme ich mich nicht, höchstens am nächsten Tag. Aber wenn ich mich an nichts mehr erinnern kann, brauche ich mich auch nicht zu schämen. Komm. Eine Thailänderin. Sie sitzt mit drei anderen Frauen nach Feierabend in einem kleinen Restaurant in Mae Sai, einer Kleinstadt im Norden des Landes, beim Umtrunk. Schämen ist im buddhistisch geprägten Land ein ganz heißes Eisen. Man sollte darauf vorbereitet sein, die Fragen so zu stellen, dass das Wort Schämen, La Ai, explizit nicht vorkommt. Eigentlich. Doch die Scham scheint sich im Bier aufzulösen. Die Frauen zeigen sich vom Verhaltenskodex befreit und reden drauf los. Ich belüge meinen Mann, wenn er mich fragt, wo ich war. Dann erzähle ich ihm nicht, dass ich trinken war. Dafür schäme ich mich aber nicht. Der merkt sowieso, was ich gemacht habe. Kams Freundin Won, augenzwinkernd. Das Bier fließt weiter, landesüblich mit Eiswürfeln im Glas. Die Restaurantbesitzerin Kwai mischt sich ein. Es sind eher meine drei Kinder, die mich gelegentlich übers Ohr hauen. Wenn sie sich herumgetrieben, mir aber gesagt haben, sie würden für die Schule lernen gehen. Da habe ich nachgehakt und da haben sie sich geschämt und sind rot geworden. Ich habe sie aber nicht bestraft, sondern ihnen gesagt, dass sie mir beim nächsten Mal die Wahrheit sagen sollen. Vielleicht würde ich ja dann auch mitgehen. In Thailand, im Land des Lächelns, versuchen die Menschen, ihre Verlegenheit durch möglichst breites Grinsen unsichtbar zu machen. Buddha hingegen lehrt, dass das Schamgefühl die Möglichkeit bietet, es als Zeichen der Ehre anzusehen. Denn das bietet einem die Chance, sich in Zukunft nicht noch einmal daneben zu benehmen. Ein paar Mal rief sie an, aber ich ließ mich von meinen Eltern verleugnen. Ich versuchte irgendwie, mit meiner gefühlten Niederlage zurechtzukommen, stellte mir aber dauernd vor, wie mein Scheitern unter Freunden die Runde machte. Der kriegt noch nicht mal einen BH auf. Die nächsten Tage wollte ich niemanden sehen und blieb zu Hause. Ich habe einen Mann, Anfang 50 begleitet, der in der Mundhöhle einen Tumor entfernt bekommen hat. Der ist bestrahlt worden und hat aufgrund von dieser Erkrankung keine Möglichkeit mehr gehabt, seinen Speichelfluss zu kontrollieren. Antje Neubauer vom Ambulanten Hospizzentrum Südpfalz. Er hat es ganz klar geäußert. Er hat gesagt, er wird niemals mehr im Leben eine Partnerin finden, weil er kann das einer Frau gar nicht antun, dass dieser Speichel fließt, während er spricht, während er isst, während er trinkt, während er schläft. Er hat auch in seinem Freundeskreis, wenn sie zum Stammtisch waren, ist er immer rausgegangen, wenn die Freunde das Essen bekommen haben, weil er sich in der Öffentlichkeit und auch für seine Freunde geschämt hat. Drei Frauen sitzen in einem Versammlungsraum zur Supervision beisammen. Aufarbeitung im Stuhlkreis. Wer Sterbebegleitung macht, braucht dann und wann Selbsthilfe, um das Erlebte zu verarbeiten. Ich habe mich selbst geschämt für das, dass ich noch so gesund bin. Ich empfinde Scham beim Patienten, der in einem Pflegeheim ist und als Kind sexuell missbraucht worden ist. Katrin Schäfer. Und das Thema war das ganze Leben für ihn so in Ordnung gewesen. Und als er dann aber dement geworden ist und pflegebedürftig, kam das Ganze dann wieder hervor, was vorher keine Rolle gespielt hat, aber in dem Moment der Pflegebedürftigkeit einfach wieder zum Vorschein kam, dem auch Inkontinenzmaterial natürlich verwendet werden musste, eine Intimpflege natürlich durchgeführt werden musste. Während für manche Menschen Scham ein Fremdwort zu sein scheint, empfinden andere eine Art Fremdscham für etwas, für das sie nichts können. Wir kommen rein und gehen dann ganz oft in das Schlafzimmer von dem Menschen, den wir begleiten, weil das Pflegebett irgendwie im Schlafzimmer ist. Und wenn man sich überlegt, wen man eigentlich in sein Schlafzimmer lassen würde, wären das wenige Leute und wir überschreiten diese Grenze direkt. Und ich finde, das ist auch für mich dann ein Fremdscham. Das ist ja auch der Toilettenstuhl. Meistens sind die Menschen im Nachthemd oder es ist noch irgendwo ein Eimer, weil eine Übelkeit vorherrschend ist. Also es sind ja wirklich so intime Dinge, die man dann als Außenstehender wahrnimmt. Schamortwechsel, Flughafen Düsseldorf. Ich komme jetzt nicht mit moralischen Zeigefinger. Fliegen Sie gleich mit geducktem Haupt, oder? Nö, eigentlich nicht. Wegen Streiks, ne? Nee, wegen Fliegen. Ach so, ich habe Beruhigungstabletten genommen, also wollen wir keine Diskussion. Nein, deswegen nicht. Was alles denn? Gut. Er meint wegen dieser Luftverschmutzung. Genau, so, darum geht es, ne? Deshalb. Ja. Vor nicht allzu langer Zeit verspürten die Menschen gemeinhin Flugscham. Zumindest redeten sie darüber. In der Praxis sieht das nach wie vor anders aus. Viel Gewusel zwischen den Gates. Mag sein, dass die Fluggäste die Welt nach dem Start nicht mehr ganz so ungetrübt von oben betrachten, wenn sie Wolken unter sich schneeweiß vorbeiziehen sehen. Doch bald relativiert sich das. Geteilte Scham ist halbe Scham. Ein junger Mann in der Warteschlange vor dem Check-in-Schalter sieht das eher fatalistisch. Ja, mir ist egal. Was denn eigentlich? In der Klimakrise, so, das Fliegen vielleicht nicht so gut. Ach, das interessiert mich gar nicht, ehrlich gesagt. Gar nicht. Ich glaube, das stimmt alles nicht. Also, in der Bibel steht geschrieben, dass zum Ende der Zeit alles wärmer wird. Da können wir nichts dran ändern. Müsste, glaube ich, in der Offenbarung stehen, dass zu Ende der Zeit die Erde wird erwärmt. Können wir nichts dran ändern. Können wir alles abschaffen, wird trotzdem so passieren. Achso, von daher ist egal, ob Sie jetzt fliegen oder nicht, oder ihr. Genau so ist das. Okay, neuer Aspekt, danke. Ja. Ciao. What a shame. I've been staring the devil right in his face. Wer aber sagt, dass Schämen nicht auch etwas Schönes sein kann? Wenn man seiner Partnerin lächelnd gesteht, dass man sie ein wenig hinters Licht geführt, sie übervorteilt oder fremd geknutscht hat? Wenn Schämen und Vertrauen in Synergie zueinander stehen. Ich musste da jetzt auch gerade an einen privaten Moment denken mit meiner Tochter in dem Fall, die auch so ein bisschen zu dieser schönen Seite von sich schämen passt vielleicht. Der Theologe Jonathan Frommann-Breckner. Jeden Abend, ne, gibt es so Abendroutine, soll Zähne putzen und so weiter. Und wenn ich dann manchmal frage, hast du jetzt schon Zähne geputzt? Dann hat sie es manchmal noch nicht und guckt dann so ganz verschämt weg. Ne? Sie weicht dann so auf eine ganz süße Weise manchmal aus oder geht dann noch mal kurz was spielen und holt dann doch die Zahnbürste. Und das ist so eine ja, kindliche, verschmitzte Seite vielleicht manchmal von Scham. So kommt man dem Idealbild sich schämender nahe. Wenn wir jemanden beim Schwindeln ertappt haben, sehen wir ein schönes Gesicht, das errötet und verlegen lächelt. Es wäre dann die liebe Lüge oder leichte Beichte. Man nimmt sie oder ihn in den Arm. Es machte es womöglich leichter, uns zu schämen. Constructive, yeah, because it can help you grow. Andrea Giorsonel, eine junge Rumänin vor dem Mannheimer Hauptbahnhof. Well, yeah, grow, having more confidence in yourself. It can be honesty, yeah, express honesty. You feel, yeah. Dann aber wartete sie vor dem Haus meiner Eltern auf mich. Ihre Freundin war mitgekommen. Die beiden versuchten mich zu überreden, doch nicht mit ihr Schluss zu machen. Das mit dem BH sei ja völlig unwichtig. Ich ließ mich aber nicht umstimmen. Das sei, so redete ich mir ein Zeichen von Stärke und Standhaftigkeit. Zumindest hatte ich das Heft des Handelns wieder in der Hand. Meine Scham schien kompensiert und so ein Büstenhalter ist schließlich eine ziemlich sperrige Vorrichtung. In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute Schämen – vom Sündenfall zum Nacktselfie von Dieter Jandt. Es sprachen Katrin Baumhöfer, Marion Meinker, Katja Ruppenthal, Christina Maria Greve und der Autor. Technische Realisation Sophie Weber. Regie Dieter Jandt. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2025. Redaktion im WDR Gerald Bayroth.